gut. Wollt ihr mehr hören? Was? Wollt ihr mehr hören? Noch mehr? Dann fetzen wir noch einen. Können wir nochmal diesen Zaubersound auf der Gitarre haben?